Da wurde ich nun gleich gründlich durchsucht. Als sie mich durch und durch gesucht hatten und ihnen keine Naht mehr ein Geheimnis war, fragte mich der Mann ganz trocken: »Keine Waffe? Keine Werkzeuge?« Na, da hätte ich ihm aber doch so schlank weg eine brennen können. Als ob ich ein Maschinengewehr in der oberen Hälfte des Nasenloches und eine Brechstange unter dem Augenlid hätte verstecken können. Aber so sind die Leute. Wenn sie nichts finden, behaupten sie, man habe es versteckt. Denn dass man das nicht besitzt, wonach sie suchen, das können sie nicht begreifen. Und lernen sie auch nie begreifen. Damals wusste ich das noch nicht. Dann hatte ich mich vor einem Schreibpult aufzustellen, an dem ein Mann saß, der mich immer so ansah, als hätte ich seinen Überzieher gestohlen. Er öffnete ein dickes Buch, in dem viele Fotografien waren. Der Mann, der mich hierher gebracht hatte, spielte den Übersetzer, weil wir uns sonst nicht hätten verständigen können. Als sie unsere Jungens brauchten im Kriege, da haben sie uns verstanden. Jetzt ist das längst vorbei und da brauchen sie nichts mehr zu wissen. Der Hohepriester, denn so sah er aus hinter seinem Schreibpult, sah immer auf die Fotografien und dann auf mich oder genauer auf mein Gesicht. Das tat er mehr als 100 Mal, und seine Halsmuskeln wurden nicht müde, so gewohnt war er diese Arbeit. Er hatte viel Zeit, und die nahm er sich auch ganz unbekümmert. Andere mussten es ja bezahlen, warum sollte er sich da beeilen? Endlich schüttelte er den Kopf und klappte das Buch zu. Offenbar hatte er meine Fotografie nicht gefunden. Ich konnte mich auch nicht erinnern, dass ich mich jemals in Antwerpen hätte fotografieren lassen. Schließlich wurde ich hundemüde von diesem langweiligen Geschäft und ich sagte: »Jetzt habe ich aber Hunger. Ich habe heute noch kein Frühstück gehabt.« »Das ist recht«, sagte der Dolmetscher und führte mich in einen schmalen Raum. Viel Möbel war nicht drin und die, die drin waren, die waren nicht in einer Kunstwerkstätte angefertigt worden. »Aber was ist denn das mit dem Fenster?« »Merkwürdig. Das Zimmer hier scheint für gewöhnlich dazu zu dienen, den belgischen Staatsschatz aufzubewahren. Der Staatsschatz liegt hier sicher, denn es kann ganz bestimmt niemand von draußen hier herein, durchs Fenster einmal sicher nicht. No, Sir.« Ich möchte wissen, ob die Leute das wirklich Frühstück nennen. Kaffee mit Brot und Margarine. Sie haben sich von dem Kriege noch nicht erholt. Was immer auch die Zeitungen schreiben mögen, ein solches Krümchen müssen Sie schon vor dem Kriege Frühstück genannt haben, weil es das Minimum an Qualität und Quantität ist, das man gerade noch Frühstück nennen kann, weil man das Stück früh bekommt. Gegen Mittag wurde ich wieder vor den Hohepriester gebracht. »Wünschen Sie, nach Frankreich zu gehen?« »Nein, ich mag Frankreich nicht. Die Franzosen müssen immer setzen und können nie sitzen. In Europa müssen sie immer besetzen und in Algier immer entsetzen. Und dieses Setzen macht mich nervös. Sie können vielleicht Soldaten brauchen und mich, da ich ja keine Seemannskarte habe, unabsichtlich verwechseln und mich für einen ihrer Setzer halten. Nein, nach Frankreich gehe ich auf keinen Fall.« »Wie denken Sie über Deutschland?« »Was die Leute alles von mir wissen wollen.« »Nach Deutschland mag ich auch nicht gehen.« »Warum? Deutschland ist doch ein recht hübsches Land. Da können Sie auch wieder leicht ein Schiff bekommen.« »Nein, ich mag die Deutschen nicht. Wenn Ihnen die Rechnungen vorgelegt werden, dann sind Sie die Entsetzten. Und wenn Sie die Rechnungen nicht bezahlen können, dann sind Sie die Besetzten. Und weil ich doch keine Seemannskarte habe, könnte man mich dort vielleicht auch verwechseln und ich müsste mitbezahlen. So viel kann ich ja als Deckarbeiter nie verdienen. Da könnte ich nie die unterste Schicht der Mittelklasse erklimmen und ein wertvolles Mitglied der menschlichen Gesellschaft werden.« »Was reden Sie so viel herum? Sagen Sie einfach, ob Sie dahin wollen oder nicht.« »Ob Sie das verstehen, was ich da sage, weiß ich nicht. Aber es scheint, dass Sie viel Zeit haben und froh sind, dass eine Unterhaltung im Gange ist.« »Also dann, kurz und bündig und abgemacht, Sie gehen nach Holland«, sagt der Hohepriester, und der Dolmetscher erzählte es mir wieder. »Ich mag aber die Holländer nicht«, erwiderte ich, »und ich will nun auch gleich erzählen, warum, als mir gesagt wird, ob Sie die Holländer mögen oder nicht, das geht uns hier gar nichts an. Machen Sie das mit den Holländern ab. In Frankreich wären Sie am besten aufgehoben gewesen, aber da wollen Sie ja nicht hin. Nach Deutschland wollen Sie auch nicht. Das ist Ihnen auch nicht gut genug. Und jetzt gehen Sie einfach nach Holland. Fertig und Schluss. Eine andere Grenze haben wir nicht. Ihretwegen können wir uns auch keinen anderen Nachbarn aussuchen, der vielleicht Ihre Wertschätzung erwerben könnte. Und ins Wasser wollen wir Sie vorläufig noch nicht schmeißen. Das ist die einzige Grenze, die uns noch bleibt, als letzte. Also nach Holland. Und nun Schluss. Seien Sie froh, dass Sie so billig davonkommen. Aber meine Herren, Sie sind im Irrtum. Ich will gar nicht nach Holland. Die Holländer sitzen... Ruhig nun. Die Frage ist entschieden. Wie viel Geld haben Sie? Sie haben doch meine Taschen und Nähte alle durchsucht. Wie viel Geld haben Sie denn gefunden? Da soll man nun nicht wütend werden. Sie durchsuchen einen stundenlang mit Vergrößerungsgläsern und dann fragen Sie noch ganz scheinheilig, wie viel Geld man habe. Wenn Sie nichts gefunden haben, dann habe ich kein Geld, sage ich. Das ist gut. Das ist jetzt alles. Nehmen Sie ihn wieder in die Zelle. Damit beendete der Hohepriester seine Zeremonien. 4. Am späten Nachmittag wurde ich zum Bahnhof gebracht. Zwei Mann, darunter der Dolmetscher, begleiteten mich. Offenbar dachten sie, ich sei noch nie in meinem Leben mit der Bahn gefahren, denn ich durfte nichts allein tun. Einer löste die Fahrkarten, während der andere dicht bei mir stehen blieb und aufpasste, damit nicht etwa ein Taschendieb sich die vergebliche Arbeit machen sollte, noch einmal meine Taschen durchzusuchen. Denn wo einmal die Polizei Taschen durchsucht hat, findet auch der geschickteste Taschendieb keinen Koffer mehr. Der Mann, der die Karten gelöst hatte, gab mir aber meine Karte nicht. Wahrscheinlich dachte er, ich würde sie sofort wieder verkaufen. Sie begleiteten mich dann sehr höflich auf den Bahnsteig und brachten mich zu meinem Abteil. Ich glaubte, sie würden sich hier von mir verabschieden, aber das taten sie nicht. Sie setzten sich zu mir in das Abteil und, um mich vor dem Hinausfallen zu bewahren, nahmen sie mich in ihre Mitte. Ob belgische Polizeibeamte immer so höflich mit Leuten sind, weiß ich nicht. Ich jedenfalls konnte mich über sie nicht beklagen. Sie gaben mir dann Zigaretten. Wir rauchten und der Zug dampfte los. Nach einer kurzen Fahrt verließen wir den Zug und kamen in ein kleines Städtchen. Wieder wurde ich zu einer Polizeistation gebracht. Ich musste mich auf eine Bank setzen in jenem Raum, wo sich alle die Polizeibeamten aufhielten, die in Reserve waren. Die beiden Leute, mit denen ich gekommen war, erzählten eine große Geschichte über mich. Die übrigen Cops, ich meine die übrigen Polizeibeamten, glotzten mich alle der Reihe nach an, manche interessiert, als ob sie noch nie einen solchen Mann gesehen hätten, und andere wieder, als hätte ich irgendwo einen Doppelraub-Selbstmord verübt. Gerade diejenigen, die mich in so verhängnisvoller Weise anstarrten, die mich der Verübung der grässlichsten Verbrechen, deren Täter man noch nicht erwischt hatte, fähig hielten und die mir noch viel schwerere Verbrechen in Zukunft zutrauten, als ich, ihrer untrüglichen Meinung zufolge, schon verübt habe, flößten mir plötzlich den Gedanken ein, dass ich hier auf den Henker zu warten habe, der augenscheinlich nicht zu Hause war und erst gesucht werden musste. Da war nichts zu lachen. No, Sir. Es war eine sehr ernste Sache. Man braucht nur ein wenig darüber nachzudenken. Ich hatte keine Seemannskarte. Ich hatte keinen Pass. Ich hatte keinen Identitätsausweis. Ich hatte kein sonstiges Papier. Und meine Fotografie hatte der Hohepriester in seinem dicken Buche auch nicht gefunden. Wenn da wenigstens noch meine Fotografie gewesen wäre, dann hätte er doch gleich gewusst, wer ich bin. Von der Tuscaloosa 8 dann abgeblieben zu sein, das konnte jeder erzählen, der sich da herumtrieb. Eine Wohnung hatte ich nirgendwo auf der Welt. Entweder ein Eimer oder eine Seemannsherberge. Mitglied irgendeiner Handelskammer war ich auch nicht. Ich war eben ein Niemand. Na, nun frage ich, warum sollten die armen Belgier einen Niemand durchfüttern, wo sie doch schon so viele Niemandskinder durchzufüttern haben, die wenigstens immer noch zur Hälfte hierher gehören. Ich aber gehörte mit keiner Hälfte hierhin. Ich war nur eine weitere Ursache, dass sie in Amerika wieder Geld pumpen mussten. Mich zu hängen war der kürzeste und einfachste Weg, um mich loszuwerden. Ich konnte es ihnen nicht einmal verdenken. Kein Mensch kümmerte sich um mich. Kein Mensch würde nach mir fragen. Meinen Namen brauchten sie gar nicht einmal in ihre dicken Bücher zu schreiben. Und hängen würden sie mich. Ganz sicher. Sie warteten nur noch auf den Henker, der das Geschäft versteht. Sonst wäre es ja ungesetzlich und ein Mord. Wie recht ich hatte. Da war der Beweis. Einer der Cops kam auf mich zu und gab mir zwei dicke Pakete mit Zigaretten, die letzte Gabe an den armen Sünder. Dann gab er mir auch noch Zündhölzer, setzte sich zu mir und radebrechte mit mir, lachte und war freundlich, klopfte mir auf die Schulter und sagte, »Ist nicht so schlimm, Junge. Nehmen Sie es nicht so tragisch. Rauchen Sie, damit Ihnen die Zeit nicht lang wird. Wir müssen warten, bis es finster wird, sonst können wir es nicht gut machen.« »Nicht tragisch nehmen, wenn man gehängt werden soll. Ist nicht so schlimm.« Ich möchte wissen, ob es mit ihm schon mal versucht worden ist, dass er so bestimmt sagen kann, ist nicht so schlimm. Warten, bis es finster ist. Freilich. Bei Tage trauen sie sich nicht so recht. Es könnte uns ja vielleicht jemand begegnen, der mich kennt, und dann wäre der Spaß verdorben. Aber es hat ja keinen Zweck, den Kopf hängen zu lassen. Er wird bald genug von selber hängen. Und ich rauche erst einmal wie ein Fabrikschlot, damit sie nicht am Ende gar noch die Zigaretten sparen. Die Zigaretten schmecken nach gar nichts. Das reine Stroh. Verflucht nochmal, ich will nicht hängen. Wenn ich nur wüsste, wie ich hier herauskomme. Aber die sind ja immer fort um mich herum. Und jeder Neue, der abgelöst ist und hereinkommt, glupscht mich an und will von den anderen wissen, wer ich bin, warum ich hier sei und wann ich gehängt werde. Und dann grient er übers ganze Gesicht. Ein widerliches Volk. Ich möchte wissen, warum wir denen geholfen haben. Später bekam ich mein letztes Essen. Aber solche Geizhälse gibt es auf der ganzen Erde nicht mehr. Das nennen Sie nun eine Henkersmahlzeit? Kartoffelsalat mit einer Scheibe Leberwurst und ein paar Schnitten Brot mit Margarine. Zum Heulen ist es. Nein, die Belgier sind keine Guten. Und es fehlte nicht viel, und ich wäre beinahe verwundet worden, als wir sie aus der Suppe ziehen mussten und unser Geld los wurden. Einer, der mir die Zigaretten gab und mir einzureden versuchte, es sei nicht so schlimm, gehängt zu werden, sagte nun, »Sie sind doch ein guter Amerikaner. Sie trinken doch keinen Wein, nicht wahr?« Und dabei lachte er mich an. Teufel nochmal! Wenn er nicht ein solcher Heuchler wäre mit seinem »nicht so schlimm«, man könnte beinahe glauben, dass es auch feine und nette Belgier gibt. »Gute Amerikaner? Schied auf Amerika! Ich trinke Wein, aber feste!« »Das habe ich mir doch gleich gedacht«, sagte der Kopf schmunzelnd. »Sie sind echt. Aber was die Mehrzahl betrifft, das ist ja alles Altweiber-Humbug. Lasst euch von Tanten und Betschwestern kommandieren. Mich geht's ja nichts an. Aber hier bei uns, da haben wir Männer noch die Hosen an.« Gosh, da ist endlich einer, der den Pfahl im Fleische sieht. Der Mann kann nicht verloren gehen, er kann durch dickes Wasser bis auf den Grund sehen. Schade um den Mann, dass er Kopp ist. Aber wenn er nicht Kopp wäre, würde ich wahrscheinlich dieses Riesenglas voll guten Weines, das er jetzt vor mich hinstellte, nie gesehen haben. Prohibition ist eine Schande und eine Sünde. Gott sei's geklagt. Ich bin sicher, dass wir irgendwann und irgendwo etwas Furchtbares verbrochen haben müssen, weil uns diese köstliche Gottesgabe genommen wurde. Gegen 10 Uhr abends sagte der Weinspender zu mir, »So, nun ist es Zeit für uns, Seemann. Kommen Sie mit mir.« Was hätte es für Sinn zu schreien, »Ich will nicht gehängt werden, wenn da 14 Mann um einen herum sind und alle 14 vertreten das Gesetz. Das ist eben Schicksal.« 2 Stunden hätte die Tuscaloosa nur zu warten brauchen. Aber 2 Stunden bin ich nicht wert. Hier bin ich noch viel weniger wert. Der Gedanke an diese Wertlosigkeit empörte mich aber doch. Und ich sagte, ich gehe nicht mit. Ich bin ein freier Amerikaner. Ich werde mich beschweren. »Ha!« schrie einer höhnisch herüber. »Sie sind kein Amerikaner. Beweisen Sie es doch. Haben Sie eine Seemannskarte? Haben Sie einen Pass? Nichts haben Sie. Und wer keinen Pass hat, ist niemand. Mit Ihnen können wir machen, was uns beliebt. Und das werden wir jetzt. Und Sie werden nicht gefragt. Raus mit dem Burschen!« Es war nicht nötig, dass ich mir vielleicht erst noch einen Hieb über den Schädel holte. Am Ende war ich ja doch nur der Dumme. So musste ich halt lostrotten. An meiner linken Seite ging der lustige Mann, der radebrechen konnte, und an meiner rechten Seite ging ein anderer. Wir verließen das kleine Städtchen und befanden uns bald auf offenen Feldern. Es war entsetzlich finster. Der Weg, auf dem wir gingen, war ein holpriger, zerfahrener Landweg, wo man schlecht laufen konnte. Ich hätte nur gern gewusst, wie lange wir so wandern wollten, bis das traurige Ziel erreicht war. Nun verließen wir auch noch diese elende Straße und bogen in einen Wiesenpfad ein. Eine gute Weile ging es über Wiesen. Jetzt war es Zeit abzuhäuten. Aber diese Burschen waren augenscheinlich Gedankenleser. Gerade als ich einen ausschwingen will, um zuerst einmal dem einen Nachbarn einen sanften Bläser an die Kinnbacken zu haken, packt mich der Mann am Arm und sagt: »Nun sind wir da. Jetzt haben wir einander Lebewohl zu sagen.« Ein entsetzliches Gefühl, wenn man die letzte Minute so klar und trocken heranschleichen sieht. Nicht einmal schleichen, sie stand gleich ganz nüchtern vor mir. Es wurde mir trocken in der Kehle. Ich hätte gern einen Schluck Wasser gehabt, aber nun war ja wohl an Wasser nicht mehr zu denken. Die paar Augenblicke würde es auch noch ohne Wasser gehen. Das hätten sie mir sicher geantwortet. Ich hätte den Weinspender nicht für einen solchen Heuchler gehalten. Einen Henker stellte ich mir anders vor. Es ist doch ein dreckiges, ein schäbiges Geschäft, als ob es nicht andere Berufe gäbe. Nein, gerade Henker sein, und das sogar noch als Beruf. Nie vorher im Leben hatte ich so stark gefühlt, wie wunderschön das Leben ist. Wunderschön, und über alle Maßen köstlich ist sogar das Leben, wenn man müde und hungrig zum Hafen kommt und erkennt, dass einem das Schiff weggefahren ist und man zurückgelassen ist ohne Seemannskarte. Leben ist immer schön, wenn es auch noch so trübe aussieht. Und in einer so finstern Nacht auf freiem Felde einfach so fortgewischt zu werden, als wäre man nur gerade ein Wurm, hätte ich von den Belgiern nicht gedacht. Aber schuld daran ist die Prohibition, die einen so schwach macht gegen Versuchungen. »Oui, Mister«, wir haben Lebewohl zu sagen. Sie mögen ja ein ganz netter Mensch sein, aber augenblicklich haben wir gar keine Verwendung für Sie. Deshalb brauchen Sie einen doch aber nicht gleich zu henken. Er hob seinen Arm, offenbar um mir die Schlinge über den Kopf zu werfen und mich zu erdrosseln, denn die Mühe, einen Galgen aufzubauen, hatten sie sich nicht gemacht. Hätte zu viel Ausgaben verursacht. »Da drüben«, sagte er nun und zeigte mit ausgestrecktem Arm in die Richtung. »Da drüben, geradewegs, wo ich hinweise. Da ist Holland. Neverland. Haben Sie doch sicher schon davon gehört?« »Ich glaube, ja.« »Jetzt gehen Sie geradewegs in jene Richtung, die ich Ihnen hier mit meinem Arme andeute. Ich denke nicht, dass Sie da jetzt einen Kontrollbeamten treffen werden. Wir haben uns erkundigt. Sollten Sie aber jemand sehen, dann gehen Sie ihm sorgfältig aus dem Wege. Nach einer Stunde Gehens immer in dieser Richtung kommen Sie an die Eisenbahnlinie. Folgen Sie der Linie noch eine kurze Strecke in derselben Richtung, dann kommen Sie zur Station. Halten Sie sich da in der Nähe auf, aber lassen Sie sich nicht sehen. Gegen 4 Uhr morgens kommen dann eine Menge Arbeiter und dann gehen Sie zum Schalter und sagen nur »Rotterdam, derde Klasse«, aber sagen Sie kein einziges Wort mehr. Hier haben Sie 5 Gulden. Er gab mir 5 Geldscheine. »Und da ist noch ein Happen zu essen für die Nacht. Kaufen Sie nichts auf der Station. Sie sind bald in Rotterdam. So lange halten Sie es dann schon aus.« Nun gab er mir ein kleines Paketchen, in dem allem Anschein nach Butterbrote waren. Dann bekam ich noch ein Paket Zigaretten und eine Schachtel Zündhölzer. Was soll man von diesen Leuten sagen? Sie sind hinausgeschickt, um mich zu henken, und geben mir Geld und Butterbrote, damit ich mich aus dem Staube machen kann. Sie haben ein zu gutes Herz, mich so kalt umzubringen. Da soll man nun die Menschen nicht lieben, wenn man so gute Kerle selbst unter den Polizisten findet, deren Herz durch das ewige Menschenjagen durch und durch verhärtet ist. Ich schüttelte den beiden so sehr die Hände, dass sie Angst bekamen, ich wollte die Hände mitnehmen. »Machen Sie nicht solchen Spektakel. Einer von drüben kann Sie vielleicht gar hören, und dann ist alles im Dreck. Und das wäre nicht gut. Dann könnten wir wieder von vorn anfangen.« Der Mann hatte recht. »Und nun, hören Sie gut zu, was ich Ihnen jetzt sage.« Er sprach halblaut, bemühte sich aber, mir alles deutlich zu machen, dadurch, dass er das Gesagte mehrfach wiederholte. »Kommen Sie ja nicht nochmal nach Belgien zurück. Das kann ich Ihnen nur sagen. Wenn wir Sie nochmal innerhalb unserer Grenzen finden, Sie können sich darauf verlassen, wir sperren Sie ein auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit ins Gefängnis. Lieber Freund, das ist allerlei. Also, ich warne Sie ausdrücklich. Wir wissen ja nicht, wohin mit Ihnen. Sie haben ja keine Seemannskarte. Aber vielleicht hätte ich zum Konsul. Gehen Sie mir mit Ihrem Konsul. Haben Sie eine Seemannskarte? Nein. Na also, da pfeffert Sie Ihr Konsul raus, vierkant. Und wir haben Sie auf dem Halse. Sie wissen jetzt Bescheid. Auf Lebenszeit Gefängnis. Ganz bestimmt, meine Herren, ich schwöre es Ihnen. Ich werde nicht mehr Ihr Land betreten. Warum sollte ich auch? Ich hatte ja in Belgien nichts verloren. Ich war eigentlich froh, dass ich rauskam. Holland ist viel besser. Die versteht man schon zur Hälfte, während man hier kein Wort versteht, was die Leute reden und was sie wollen. Gut also. Sie sind nun verwarnt. Nun hüpfen Sie los und seien Sie vorsichtig. Wenn Sie Tritte hören, legen Sie sich flach hin, bis die Schritte vorübergegangen sind. Lassen Sie sich nur nicht kriegen, sonst kriegen wir Sie. Und dann geht es Ihnen schlecht. Viel Glück auf die Reise. Sie schoben ab und ließen mich allein. Dann, kreuzvergnügt, wanderte ich los. Immer in jener Richtung, die mir gezeigt worden war. 5. Rotterdam ist eine hübsche Stadt, wenn man Geld hat. Ich hatte keins, nicht einmal eine Börse, wo ich es hätte hineinstecken können, wenn ich welches gehabt hätte. Da war auch nicht ein einziges Schiff im Hafen, das einen Deckarbeiter oder einen ersten Ingenieur gebraucht hätte. Zu jener Zeit war mir das ganz gleich. Wenn auf einem Schiff ein erster Ingenieur verlangt worden wäre, ich hätte den Posten angenommen. Glatt, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Krach kommt ja erst, wenn das Schiff draußen ist, auf hoher Fahrt. Und dann können sie einen doch nicht so einfach über Bord feuern. Anzustreichen gibt es immer etwas. Da findet sich dann also schon die rechte Arbeit. Man ist ja schließlich auch nicht so, dass man nun mit Mord und Tod auf das Gehalt des ersten Ingenieurs pocht. Man kann ja etwas nachlassen. Gosch, in welchem Laden wird nicht auch einmal vom Preise heruntergehandelt, wenn das Plakat feste Preise auch noch so groß gemalt ist? Krach hätte es sicher gegeben, denn damals konnte ich eine Kurbel nicht von einem Ventil und eine Pleuelstange nicht von einer Welle unterscheiden. Das wäre ja beim ersten Signal herausgekommen, wenn der Skipper hinuntergeklingelt hätte, tot langsam, und gleich darauf wäre der Eimer losgeschossen, als ob er auf Tod und Leben verpflichtet sei, The Blue Ribbon zu gewinnen. Ein Spaß wäre es ja doch. Aber es lag nicht an mir, dass ich den Spaß nicht ausprobieren konnte, denn niemand suchte einen ersten Ingenieur. Es wurde überhaupt niemand gesucht, auf keinem Schiff. Ich hätte alles angenommen, was zwischen Kapitän und Küchenjungen ist, aber nicht einmal ein Kapitän wurde vermisst. Nun trieben sich auch schon so viele Seeleute dort herum, die alle auf ein Schiff warteten, und nun gar noch eins erwischen, das rübergeht nach den States. Das ist schon ganz hoffnungslos. Alle wollen sie auf einen Kasten, der rübergeht, weil sie dort alle absacken wollen, Achter ausseilen. Denn alle denken, drüben werden die Leute mit Rosinen gefüttert. Sie brauchen den Schnabel nur hinzuhalten. Schiet! Und dann liegen sie dort zu Tausenden in den Häfen rum und warten auf ein Schiff, das sie wieder heimbringt, weil eben alles ganz anders ist, als sie sich gedacht haben. Die goldenen Zeiten sind vorüber, sonst würde mich niemand als Deckarbeiter auf der Tuscaloosa gefunden haben. Aber die beiden netten belgischen Cops gaben mir einen Tipp. Mein Konsul. Mein. Die beiden Cops schienen meinen Konsul besser zu kennen als ich. Merkwürdig. Es ist doch meine Pflicht, ihn besser zu kennen, denn er ist doch meiner. Er ist ja meinetwegen auf der Welt, wird ja meinetwegen bezahlt. Der Konsul klariert Dutzende von Schiffen aus, da wird er auch etwas wissen über verlangte Deckarbeiter, besonders wenn ich kein Geld habe. Wo haben Sie Ihre Seemannskarte? Die habe ich verloren. Haben Sie einen Pass? Nein. Bürgerpapier? Nie gehabt. Ja, was wollen Sie denn dann hier? Ich habe gedacht, da Sie mein Konsul sind, Sie würden mir helfen. Er griente. Sonderbar, dass die Menschen immer grienen, wenn sie einem den Hieb versetzen wollen. Und mit diesem Grienen auf den Lippen sagte er, Ihr Konsul! Das müssen Sie mir beweisen, lieber Mann, dass ich Ihr Konsul bin.